Wann ist definiert worden, dass der Papst unfehlbar ist? Diese Wahrheit selber ist von der Kirche auf dem Vatikanischen Konzil definiert worden. Ergänzung hier, ersten Vatikanischen Konzil im Original nicht, der Konzil im Original nicht enthalten, weil es damals noch kein zweites gegeben hat. Also das einzige Vatikanische Konzil, das ein allgemeines Konzil der katholischen Kirche ist. Und wer sich anmaßen würde, dieser Definition zu widersprechen, wäre ein Heretiker und exkommuniziert, wie oben erläutert worden ist. Hätte im Glauben Schiffbruch erlitten, hätte den ganzen Glauben über Bord geworfen.